In einem Land vor unserer Zeit, da waren alle Menschen tierisch breit. Sie tranken Alkohol und rauchten lauter. Und der Tütendreher war, dem krümmte keiner nur ein Haar. Denn er wusste, was die Leute brauchten. Sex, Drugs, Rock'n'Roll waren ihr ganzes Glück. Oh bitte, lieber Gott, schick mich in diese Zeit zurück. Jetzt alle flüstern. Sex, Drugs, Rock'n'Roll waren ihr ganzes Glück. Oh, bitte, lieber Gott, schick mich in diese Zeit zurück. Whoa. Dankeschön.